Vielen Dank, Wolfgang Schäuble, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben das ja eben schon mal während des Redebeitrages ausprobiert, ein kurzer Zuruf und eine vernünftige Antwort darauf und so, wenn man es eigentlich, wenn es nach mir geht, fortsetzen. Und ich schlage jetzt Folgendes vor. Sie sind alle frei genug, Fragen zu stellen, zu dem, was eben angesprochen worden ist, oder zu dem, was Sie für besonders wichtig halten und für im Moment noch nicht genügend angesprochen halten. Ich würde folgendes Vorgehen vorschlagen. Sie melden sich. Wir würden, ich sag mal, rund drei Wortmeldungen immer zusammenfassen. Wir können es erstmal versuchen, ob das sozusagen ohne Mikro geht. Wenn es ohne Mikro nicht so vernünftig ist, dann haben wir ein Mikro für den Saal. Sie melden sich kurz, Mikro kommt dann dahin oder Sie fangen schon mal an zu reden. Wir gucken, was hinkriegen, fassen drei zusammen, versuchen die beantworten zu lassen, darauf einzugehen. Nachfragen sind in der gebotenen Kürze auch erlaubt und auch gerne erwünscht. Und dann schauen wir weiter vor. Okay, von dieser Stelle von mir erstmal als Beitrag genug und ich bitte um Wortmeldungen, Fragen, Hinweise, Anregungen. Bitte sehr. Bitte. Okay, Dr. Schäuble. Jetzt. Ich würde sagen, wir müssen das nicht zwingend wie in der Schule machen. Hauptsache, man kann es hier verstehen, was gesagt wird. Ja. Sorry. Okay. Dr. Schäuble, Sie haben gesagt, dass die Polizei da ist, zu da ist, die Leute in dieser Stadt schützen. Es sind mehr Leute auf Polizeiwachen, Abschiebeflügen, Flüchtlingslager, verbrannt, erstickt, erschlagen worden, als durch Terrorismus in Deutschland gestorben. Wie erklärt Sie das? Okay, weitere Fragen, Wortmeldung, bitte. Einwanderung aus Afrika und haben gesagt, da müssen wir aufpassen als Europäische Union, dass das nicht unmenschlich wird. Und da ist meine Frage, es gibt da zum Beispiel die Grenzagentur Frontex, die aufpasst, dass die Boote, die übergesetzt werden mit diesen Schleppern, nicht innerhalb der 12-Meilen-Zone Europa erreicht, sodass die Menschen kein Verfahren oder kein Asylverfahren in Europa bekommen müssen. Und da würde ich Sie fragen, oder da ist meine Meinung, dass es unmenschlich ist, die Menschen abzuschieben, bevor sie die Zone erreicht haben, mit diesen Patrouillebooten, die vor der 12-Meilen-Zone rumfahren und dann versuchen, Leute abzuschieben. Und da würde ich gern wissen, wenn Sie sagen, Sie sprechen sehr viel mit Ihren europäischen Kollegen, wann sehen Sie da eine Möglichkeit, dass wir auch als Europa uns dem Thema auch gemeinschaftlich stellen? Denn zurzeit ist es ja auch so, dass die illegalen Einwanderer größtenteils in Spanien, Frankreich oder Italien bleiben und dass wir als Deutschland, die wir uns damals beschwert haben, als viele Leute aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, dass wir zurzeit niemanden aufnehmen und dass generell Nordeuropa da sehr wenig betroffen ist. Ich glaube, ja. Das Problem ist klar. Vielen Dank. Ich fange erstmal mit dem Versuch einer Antwort auf die zweite Frage oder auf die Bemerkung. Es war gar keine Frage, es war eine Meinungsäußerung zum Bachelor. Ich bin in bildungspolitischen Fragen nicht ganz so fit wie in innenpolitischen Fragen. Die Bitte um Nachsicht ist mal zumal als Mitglied der Bundesregierung sich bei öffentlichen Äußerungen immer ein Stück weit auf seine Zuständigkeit auch konzentrieren soll. Ich kenne auch die Sorge und die Kritik, die an vielen Hochschulen, und zwar keineswegs nur und oft nicht mal in erster Linie von Studierenden, sondern auch von Lehrenden gesagt wird, gegen die Art, wie wir den Bologna-Prozess in Deutschland verwirklicht haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die Zuständigen in Europa diese Kritik auch ernst nehmen müssen und auch in Deutschland und überlegen müssen, wie sie da zu besseren Regelungen kommen. Ich habe darauf jetzt heute keine wirklich überzeugende Antwort, füge aber die Bemerkung hinzu. Das Problem in Europa wird, oder es ist ein generelles, wir müssen manchmal Entscheidungen akzeptieren, die, von denen wir glauben, wir, wenn wir sie alleine treffen können, würden wir sie anders treffen. Was ist die Ursache gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, die dazu geführt hat, den Bachelor und den Master als Studienabschlüsse einzuführen und ein Stück weit die traditionellen Hochschulgänge in Deutschland zu verändern? Die Einsicht, dass junge Menschen in Deutschland 3, 4, 5 Jahre später ihre Ausbildung abgeschlossen haben, als ihre Kollegen, Kameraden oder Konkurrenten in anderen europäischen Ländern. Und das ist natürlich im Zeitalter der Globalisierung auch ein Gesichtspunkt, den man ernst nehmen muss. Deswegen hat man versucht, im Bologna-Prozess lag ja bei allen Bildungspolitiken ganz toll, und so zu sagen, das machen wir jetzt auch. Und jetzt sind wir in der Umstellung der Systeme. Ich hab das nicht zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht, die sich ja in dem Beifall hier ausgedrückt hat. Jetzt sind wir in der Umstellung ganz offensichtlich in Deutschland noch nicht so weit, dass das schon reibungslos funktioniert. Und deswegen muss man eben in diesem Prozess zu lernen, wie das geht, wie man die beiden Gesichtspunkte das noch ein Stück weit besser macht. Ich kann Ihnen aber jetzt einfach nur zu Ihrem Trost sagen, das war gar kein Trost, ich nehme das, was Sie hier alle ausgedrückt haben, ernst. Und werde auch, wenn ich Gelegenheit habe, und die habe ich schon Gelegenheit, sagen, Leute, wir müssen da, und wenn es erst in der nächsten Legislaturperiode ist, dann die Bundestagslegislatur geht auch sein, wir können uns bei dem jetzigen Stand nicht zufrieden geben. Da muss uns Klügeres noch einfallen. Jetzt zu der Asyl- und Zuwanderungspolitik und zu Frontex und vielleicht zunächst zu der Bemerkung, die der Herr in der Mitte gemacht hat mit den Grünen oder mit uns so gemacht. Da sind Sie ja. Es hat glücklicherweise in Deutschland in den letzten Jahren keine terroristischen Anschläge gegeben, bei denen Menschen ums Leben gekommen sind. Und deswegen ist ein oder zwei Vorfälle gegeben bei Menschen, die in Abschiebehaft waren. Wo es auch, in einem Fall kam es auch zu einem Todesfall. Aber es ist nicht Ihre, was ich so verstanden habe, vielleicht lag es an der Akustik, als würden deutsche Polizisten bei der Abschiebehaft oder am Flughafen die Leute, die illegal nach Deutschland gekommen sind und die deswegen Deutschland wieder verlassen müssen, schlagen oder uns lebensverletzen oder lebensbedrohlich behandeln. Das mag im Einzelfall, hat es Vorfälle gegeben, die werden dann auch mit der ganzen Strenge des Gesetzes untersucht. Aber sie rechtfertigen nach meiner Überzeugung nicht den Vorwurf oder die Verdächtigung, dass die staatlichen Stellen gewissermaßen systematisch Menschen, die illegal oder möglicherweise illegal nach Deutschland gekommen sind, in einer menschenrechtswidrigen Weise behandeln. Unsere Polizei, und das gilt auch für die anderen Sicherheitsorgane, aber im Wesentlichen ist es ja Polizei von Bund und Ländern, oder richtiger von Ländern und Bund, weil die Bundespolizei nur subsidiär ist in einem Maße tolerant und rechtsstaatlich und deeskalierend. Das erfüllt mich immer wieder mit einem großen Respekt für die Polizistinnen und Polizisten, die auch bei gewalttätigen Demonstrationen, die müssen manchmal, in Berlin war es nicht schön am 1. Mai, in Rostock am Samstag vor Heiligen Damm war es alles andere als schön. Den Unterschied im Polizeiverhalten konnte man in Baden-Baden und in Straßburg beim NATO-Gipfel ein Stück weit studieren. Unsere Polizei ist in einem Maße rechtsstaatlich unaggressiv, deeskalierend, tolerant, gelassen, dass ich einen großen Respekt vor Polizisten habe und den immer auch. Sind Menschen. Und Menschen sind immer auch jeder, nicht nur die anderen, in der Gefahr, sich einmal falsch zu verhalten und nicht angesetzt. Aber dann werden Verstöße unnachsichtig aufgeklärt. Schauen Sie, wir sind so hochrechtsstaatlich entwickelt, darüber kann man schon geteilter Meinung sein. Wenn die Soldaten der Bundeswehr, der Fall ist vor einiger Zeit gewesen, dass sie in Afghanistan, wo sie nun ständig bedroht sind von Selbstmordanschlägen und ähnlichem mehr. Und dann haben sie auf ein Auto, das auf mehrere Haltebefehle nicht angehalten hat, in einer Kontrollstelle. Und sie mussten damit rechnen, nachdem er gesagt hat, das ist wieder so ein Selbstmordattentäter mit Sprengstoff und dass ihr Leben jetzt in höchster Gefahr ist. Dann haben sie von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Hat sich herausgestellt, es waren keine Terroristen, war kein Selbstmordattentäter. Ja, ein tragischer Moment. Ja, ich sag's ja. Das Erste, was dann in Deutschland geschieht, es wird sofort ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Potsdam eingeleitet. Die haben sogar in Brandenburg ganz genau das Geschehen simuliert, um zu prüfen, kann den beteiligten Soldaten irgendein strafrechtlich relevanter Vorwurf gemacht werden. Das Verfahren ist eingestellt worden, weil das zuständige Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis gemacht. Ich erzähle den Fall nur, weil ich dem Herrn dort oben und Ihnen allen sagen möchte, es kommt immer vor, dass sich irgendjemand nicht ans Gesetz hält. Auch bei Polizisten kann das passieren. Aber unser rechtsstaatliches System ist so, dass Fehlverhalten in jedem Fall ohne Rücksicht, ohne Ansehen der Person geprüft wird. Auch dabei kann es Irrtümer geben, aber das System funktioniert und ist rechtsstaatlich. Und jetzt zu Frontex und der europäischen Asylpolitik. Ja, das ist eine nicht einfache Geschichte, weil wir müssen die europäische Politik, wir haben einen Pakt für Migration und Asyl, und der beruht auf ein paar wenigen Prinzipien, die ich versuche ganz kurz nur anzudeuten. Das eine Prinzip ist, jedes Mitgliedsland entscheidet auch in Zukunft, auch nach dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags, wer Zugang zum nationalen Arbeitsmarkt bekommt. Weil wir sagen in Europa, ich halte das für richtig, die Verantwortung für die Arbeitsmärkte bei völlig unterschiedlichen arbeitsmarktlichen, rechtlichen Regelungen, Kündigungsschutz und Sozialgesetzgebung muss jedes Mitgliedsland haben, weil die Mitgliedsländer auch die Verantwortung für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Also muss man auch sagen, steuern können, da würde jeder Arbeitsminister, nicht nur Herr Scholz, der ist es gerade, der vertritt auch diese Position, das ist auch richtig, ich würde es auch, wenn ich Arbeitsminister wäre, die meisten von Ihnen auch, es geht gar nicht anders. Muss sagen, ich muss schon drauf gucken, wir haben über drei Millionen Arbeitslose und die Zahl steigt an. Und wenn wir jetzt sagen, wir lassen aber alle rein, die im Zweifel billiger arbeiten, als den Tarifverträgen, die wir zwischen Tarifpartnern abschließen, Dann ist das eine Sache, wo die Menschen an dem Staat und seiner sozialen Verantwortung auch verzweifeln. Deswegen Steuerung von legaler Migration. Übrigens, die Vereinten Nationen beschäftigen, wir haben weltweit etwa 200 Millionen Migranten, nach den Schätzungen der Vereinten, 200 Millionen. Davon sind übrigens mehr als ein Drittel in Europa. Also mehr als ein Drittel von weltweit 200 Millionen Migranten haben Aufnahme in Europa gefunden. Wenn Sie nun wissen, dass Europa nicht einmal mehr 10% der Weltbevölkerung hat, wird allein durch diese Zahl die Geschichte, dass Europa sich zu einer Festung, in einer Festung abschottet, ein Stück relativiert, um es sehr zurückhaltend zu sagen. Also Steuerung legaler Migration. Bekämpfung. Illegal. Ja, weil die Vereinten Nationen sagen, legale Migration funktioniert sinnvoll am besten mit zeitlich befristeter Migration. Ich habe einmal mit meinem ghanaischen, mit dem Innenminister aus Ghana darüber gesprochen, wie können wir denn das vernünftig regeln? Dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, bei uns gibt es viele Leute, die möchten nach Deutschland. Ich möchte auch ermöglichen, dass die für ein paar Jahre kommen können. damit die in Deutschland auch ihre beruflichen Erfahrungen sammeln können und. Aber irgendwann sollen sie auch wieder zurückkommen, weil ich natürlich auch diese Menschen wieder für die Entwicklung von Ghana brauche. Deswegen sagen die Vereinten Nationen zirkuläre Migration. Das kann man auch anders, man kann auch sagen, dauerhafte Migration. Aber es muss Regeln geben für die Migration. Und dagegen, diese Regeln reichen nun vielen Menschen nicht aus. Und deswegen versuchen sie trotzdem, wohin zu kommen. Das ist illegale Migration. Die muss man bekämpfen. Wenn Regeln überhaupt nicht eingehalten werden, dann kann man die Regeln noch lassen. Da man aber Regeln braucht, muss man versuchen, sie einzuhalten. Das ist in Europa die gemeinsame Steuerung legaler Migration, auch in Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten, Abkommen über wie viele können kommen, unter welchen Voraussetzungen, etc., etc. Da sind wir lange nicht am Ende, sondern eher am Anfang. Wow. Zweitens, Bekämpfung illegaler Migration, Bekämpfung der Menschenhändler, der Schleuser, auch mit der Zusammenarbeit, schnelle Rückführung von illegalen Migranten. Das ist das Beste, was funktioniert. Wissen Sie, es gibt eben ganze Gegenden in Teilen Asiens und in Afrikas, wo die Schleuserbanden den Leuten, den Menschen erzählen, wir bringen euch nach Europa. Und wenn ihr schnell in Europa seid, dann bleibt er da, aber das kostet natürlich 5.000 Dollar. Und dann nehmen die aus den ganzen Familien, oder 10.000, das ganze Geld weg und die zahlen das. Und wenn nun die Leute nach ein paar Wochen wieder zu Hause sind, dann sehen die anderen, dass man diesen Betrügern nicht auf den Leib geht. Und deswegen ist eine schnelle Rückführung das Beste zur Bekämpfung der illegalen Migration. Im Prinzip. Dann gibt es muss man nicht einer Meinung sein. Aber ich versuche zu erläutern, was die europäischen Innenminister machen. Jetzt ist die Kontrolle jeder Grenze auch weiterhin Sache der Mitgliedstaaten. Frontex hat nicht die Aufgabe, die Grenzen zu kontrollieren. Die deutschen Grenzen werden von der Bundespolizei, die ist die Grenzpolizei, kontrolliert, soweit sie kontrolliert werden. Die Französen von der Französin, die Portugiesen von der Portugiesin. Das ist auch völlig logisch, an der polnischen Landgrenze zu Weißrussland, Ukraine, das können polnische Polizisten besser. Und an der portugiesischen Küste zum Atlantik können es portugiesische Polizisten besser. Frontex sorgt lediglich dafür, dass das Niveau der Grenzkontrollen den vereinbarten europäischen Standards entspricht. Und Frontex hilft Mitgliedstaaten, wenn sie alleine nicht mit den Problemen zurande kommen, und beantragen, dass Frontex hilft. Dann kann Frontex Aktionen machen, Hubschrauber, Bundespolizei stellt Hubschrauber zur Verfügung im Mittelmeer. Aber die Operation erfolgt, wie wenn die Bundespolizei der Landespolizei bei einer polizeilichen Großlage hilft, was am 1. Mai zum Beispiel der Fall ist, hat die Verantwortung für die Führung des Einsatzes der zuständige Landesinnenminister, nicht der Bundesinnenminister, das ist Amtshilfe. Und so macht auch Frontex Amtshilfe. Die Verantwortung trägt das jeweilige Land im Wesentlichen, in dem von Ihnen erwähnten Fall Italien. Italien macht die Politik, Sie werden verstehen, das habe ich auch im Kirchentag in Bremen gesagt, Sie werden verstehen, dass ich als Innenminister nicht Zensuren über andere Länder abgebe, sondern zunächst einmal meine Verantwortung wahrnehme. Ich habe, ehe ich entschieden habe, das erste Mal 2006, dass Hubschrauber der Bundespolizei für Frontex-Aktionen im Mittelmeer zur Verfügung gestellt werden, habe ich zunächst mit den Landesinnenministern gesprochen und gesagt, es ist klar, wenn ein Hubschrauber der Bundespolizei jemand aus Seenot rettet und der Auftrag für Frontex wie für alle anderen ist klar, wer in Seenot ist, wer zu ertrinken droht, wird gerettet. Und nicht etwa, dass man wegschaut und sagt, Hauptsache, er kommt nicht an Land. Nein, wenn er im Hubschrauber der Bundespolizei ist, kann es sein, es geht in Debatte los, wo bringen die denn hin? Und dann habe ich gesagt, nicht, dass es heißt, die retten nicht, weil sie womöglich die Leute dann nicht mehr in Italien loswerden, habe ich mit den Innenministern der Bundesländer gesprochen. Alle waren einverstanden. Wenn die deutsche Bundespolizei im Rahmen von Frontex-Aktionen Menschen rettet und sie nicht in Italien oder sonst wo Aufnahme finden nach den Entscheidungen, werden wir sie in Deutschland aufnehmen. Weil ich nicht akzeptieren würde, und ich würde auch nicht zumuten, deutsche Polizisten in einen Einsatz zu schicken, wo sie dann so ein paar Meinungen sagen, wir sollen ja am besten die Leute lieber wegschauen. Das machen wir nicht. Ich unterstelle, dass alle anderen in Europa sich genauso verhalten. Aber ich trage zunächst mal Verantwortung für das, was wir in unserem Land machen. Die Regel mit der 12-Meilen-Zone ist anders. Auch die italienische Polizei hindert Boote, die außerhalb, die also auf hoher See sind, wie Seerecht nicht heißt, nicht daran, in die italienische, das ist die italienische Küstenzone zu kommen. Sie versucht nur, zusammen mit anderen Ländern zu verhindern, dass sie überhaupt aus der Küstenzone des anderen Küstenlandes, also in dem Fall Libyen, auf hohe See gelangen. Weil man in der Bekämpfung von Schleuseraktionen erreichen will, dass die gar nicht aufs Meer kommen. Das ist in der Tat. Ob das mit Libyen und Unternehmen ging, darüber kann man auch trefflich streiten. Aber es ist nicht so, dass jemand aufs offene Meer zurückgetrieben wird. Sondern es wird unter Umständen verhindert, dass jemand, man versucht zu verhindern, dass sie aufs offene Meer gelangen. Das ist aber ein klein wenig anders. Über diese Politik reden wir wieder und wieder und dann kommt gleich der nächste Schritt. Den bin ich dann auch, jetzt muss ich wieder meinen alten Freund Jürgen Lehm sagen, weil die Debatten sind schon so lang. Wir hatten in Deutschland, Sie haben es erwähnt, in den 90er Jahren die Situation und auch schon zuvor, dass mehr Flüchtlinge und Asylbewerber und nach Deutschland gekommen sind, als in allen anderen europäischen Ländern zusammen. Es sind beispielsweise von den vielen hunderttausend Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien im Zuge der Balkankriege mehr als 50% nach Deutschland gekommen. Und viele davon sind geblieben, weil es schwierig ist, jemand, der erst einmal hier ist, dann rechtlich vollziehbar ihn abzuschieben. Da gibt es im Zweifel 10, 12, 15 Gerichtsverfahren. Und dann dauert es Jahre und Jahre, dann haben die Kinder gehen zur Schule, die Kinder sind mit Deutsch aufgewachsen, sprechen überhaupt kein Serbo-Kroatisch oder was immer für eine Sprache. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sie auch nicht mehr zurückschieben kann, wenn man dort ist. Deswegen haben wir in dieser Legislaturperiode auch eine Altfallregelung getroffen, um die Zahl der Duldungsfälle bei denjenigen, die lange in Deutschland sind, 8 Jahre haben wir gesagt, drastisch zu verringern. Das war innenpolitisch hoch umstritten, bis in meine eigenen Reihen in der CDU hinein. Ich habe es trotzdem gemacht und ich habe es durchgesetzt. Wir haben dann unser Asylrecht entspricht heute dem Asylrecht der Genfer Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen. Das ist auch das Dublin-System. Und dieses System heißt, wer irgendwo Schutz vor Verfolgung in einem sicheren Land gefunden hat, hat keinen Anspruch, in ein anderes Land zu kommen. Das Erstaufnahmeland ist verpflichtet für seinen Schutz. Das ist auch logisch. Dieses System haben wir mit der Asylrechtsänderung in den 90er Jahren dann auch in Deutschland einführen können. Wir ja die Grundgesetzänderung, die war notwendig. Bis dahin hatte Deutschland ein Asylrecht, was von den Asylrechten aller anderen Länder signifikant abgewichen ist. Wir hatten Menschen aus der Schweiz, die haben behauptet, politisch verfolgt zu sein und haben 10 Jahre lang prozessiert und konnten nicht abgeschoben werden, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Schweiz wirklich politisch verfolgt ist, ein bisschen merkwürdig klingt. Damals hatten wir die meisten. Jetzt haben wir wenige. Es kommen übrigens immer noch mehr Asylbewerber, die meisten dann auf dem Luftweg, nach Deutschland, als in jedes andere europäische Land. Es kommen zwar nicht mehr als in alle anderen europäischen Länder zusammengenommen, aber es kommen mehr nach Deutschland als in jedes andere Land. Gleichwohl habe ich, wir haben das vielleicht verfolgt, Resettlement heißt es, die Initiative ergriffen zu sagen, wenn wir in Deutschland, weil wir mitten in Europa dieses Dublin-System erhalten wollen, womit die Staaten mit größeren Außengrenzen, also die Mittelmeerstaaten, natürlich sehr viel mehr aufnehmen, dann sollten wir das anfangen zu machen, was Deutschland in den 90er Jahren überhaupt nicht erfahren hat. Uns hat nicht einen einzigen Flüchtling aus Jugoslawien irgendjemand in Europa abgenommen. Wir haben sie alle in Deutschland gehabt. Aber trotzdem sollten wir ja lernen und deswegen fangen wir an, in kleinen Schritten zu sagen, okay, dann machen wir auch aber darüber muss man dann sich verständigen, wie viel, unter welchen Voraussetzungen. Wir haben jetzt mit Resettlement angefangen. Sie wissen, dass die ersten Flüchtlinge aus den Grenzlagern im Libanon, in Syrien, in Friedland untergebracht worden sind. Niedersachsen, der niedersächsische Kollege Uwe Schönemann hat sich da sehr engagiert und ich bin da wirklich dankbar und ich bin stolz darauf, dass wir in Deutschland ohne großen Impuls und Streit solche Schritte gehen. Der Weg muss weitergegangen werden, aber wir gehen ihn am Anfang. Und es ist nicht die Verantwortung von Frontex, sondern es ist die Verantwortung gewissenloser Menschenhändler, dass immer noch zu viele Menschen in Italien, im Mittelmeer ertrinken, und das wollen wir gemeinsam bekämpfen. Das war eine Kurzfassung europäischer Flüchtlingspolitik. Vielen Dank für Ihre Geduld. Applaus